NDR Retro. Aus den Audioarchiven. The Pleasure Tribunal. Report is made that defendant Ribbentrop is absent from this session of the court. I will deal, first of all, with the documents of the defendant Rosenberg. The tribunal rules that all the documents in Book 1, Volume 1, and Volume 2 should be denied up to and including the book by Helfbach. That is to say, exhibits 1 to 6. And also exhibits 7E and exhibit 8. Secondly, the tribunal rules that it will take judicial notice of exhibits 7A, 7B, 7C, and 7D. And 7, I think. And 7, I think. Yes, I should have said of exhibit 7 and 7A to 7D. But it rules that those exhibits, 7 to 7D, are not to be read at the present stage, but may be quoted by counsel in his final speech. Thirdly, the tribunal allows books 2 and 3. And fourthly, the tribunal rules that the defendant Rosenberg shall be called first, and any documents which have been allowed may be put to him in the course of his examination. That is all. Mit Zustimmung des Gerichtes rufe ich zunächst den Zeugen Höss. Stand up, will you? Will you state your name? Rudolf Höss. Will you repeat this oath after me? I swear by God. Ich schwöre bei Gott. The Almighty and Omniscient. Dem Allmächtigen und Allwissenden. That I will speak the pure truth. Dass ich die reine Wahrheit sagen. And will withhold and add nothing. Nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde. You must sit down. Zeuge, Ihre Aussage wird von weit tragender Bedeutung sein. Sie sind vielleicht der Einzige, der bisher unbekannte Zusammenhänge aufklären kann und der bekunden kann, welcher Personenkreis die Befehle gegeben hat zur Vernichtung des europäischen Judentums, der weiter sagen kann, wie der Befehl durchgeführt wurde und in welchem Grade diese Durchführung geheim gehalten wurde. Will you kindly put questions to the witness? Sie waren von 1940 bis 1943 Lagerkommandant von Auschwitz, stimmt das? Jawohl. Und in dieser Zeit sind Hunderttausende von Menschen dort in den Tod geschickt worden. Ist das richtig? Jawohl. Ist es richtig, dass Sie selbst keine genauen Aufzeichnungen über die Zahl dieser Opfer haben, weil Ihnen diese Aufzeichnung verboten war? Das ist so richtig. Ist es weiter richtig, dass ausschließlich ein Mann namens Eichmann hierüber Aufzeichnungen hatte? Der Mann, der mit der Organisation und der Sammlung der Menschen beauftragt worden war. Jawohl. Ist es weiter richtig, dass Ihnen Eichmann erklärte, insgesamt seien in Auschwitz über 2 Millionen jüdische Menschen vernichtet worden? Jawohl. Männer, Frauen und Kinder? Ja. Welche Aufgabe hatten Sie dort? Ich war zuerst Gefangenenblockführer, dann nachher Rapportführer und zuletzt Gefangeneneigentumsverwalter. Und blieben wie lange dort? Bis 1938. Von 1938 ab, welche Stellung bekleideten Sie dann und wo befanden Sie sich dann? 1938 kam ich nach dem Konzentrationslager Sachsenhausen, wo ich zuerst als Adjutant des Kommandanten und nachher als Schutzhaftlagerführer Verwendung fand. In welcher Zeit waren Sie in Auschwitz Lagerkommandant? In Auschwitz war ich Kommandant vom Mai 40 bis 1.12.1943. Wie viele Menschen, Häftlinge, waren zur Zeit der größten Belegung in Auschwitz? Zur Zeit der stärksten Belegung waren in Auschwitz ca. 140.000 Häftlinge, Männer und Frauen. Ist es richtig, dass Sie 1941 nach Berlin zu Himmler bestellt wurden? Geben Sie in kurzen Zügen den Inhalt dieser Besprechung an. Jawohl. Im Sommer 1941 wurde ich persönlichen Befehlsempfang zum Reichsführer SS Himmler nach Berlin befohlen. Dieser sagte mir dem Sinne nach, ich kann das nicht mehr wörtlich wiederholen. Der Führer hat die Endlösung der Judenfrage befohlen. Wir, die SS, haben diesen Befehl durchzuführen. Wenn jetzt zu diesem Zeitpunkt dies nicht durchgeführt wird, so wird später das jüdische Volk das deutsche vernichten. Er habe Auschwitz deswegen gewählt, weil es bahntechnisch am günstigsten liegt und auch das ausgedehnte Gelände für Absperrmaßnahmen Raum bietet. Wurde in dieser Besprechung Ihnen von Himmler gesagt, dass diese geplante Aktion als geheime Reichssache behandelt werden müsse. Jawohl, damit machte er mich besonders darauf aufmerksam. Er sagte mir, ich dürfte auch meinem direkten Vorgesetzten, dem Gruppenführer Glücks, nichts darüber sagen. Diese Besprechung wäre nur für uns beide. Und ich hätte strengstes Stillschweigen jedermann gegenüber darüber zu bewahren. Welche Stellung hatte Glücks, den Sie eben nannten? Gruppenführer Glücks war sozusagen der Inspekteur der Konzentrationslager zu diesem Zeitpunkt und war dem Reichsführer direkt unterstellt. Bedeutet geheime Reichssache, dass niemand ohne Gefahr für Leib oder Leben auch nur die leisesten Andeutungen Dritten gegenüber machen darf? Jawohl. Geheime Reichssache bedeutete für jeden, dass er mit keinem Menschen über diese Dinge sprechen durfte und dass er selbst dafür haftete, mit seinem Kopf dafür haftete, dass nichts über diese Dinge anderen gegenüber verlautet wurde. Haben Sie dritten Unbeteiligten gegenüber jemals die Ihnen auferlegte Verpflichtung verletzt? Nein, bis Ende 1942 nicht. Warum nennen Sie diesen Zeitpunkt? Haben Sie nach diesem Zeitpunkt dritten Personen Mitteilungen gemacht? Ende 1942 wurde meine Frau von dem damaligen Gauleiter Oberschlesien durch Bemerkungen auf die Vorgänge in meinem Lager aufmerksam gemacht. Meine Frau frug mich dann später, ob dies der Wahrheit entspräche, und ich gab dies meiner Frau zu. Das war mein einziger Bruch dieses dem Reichsführer gegebenen Versprechens. Ich habe sonst niemandem gegenüber darüber gesprochen. Wann haben Sie Eichmann kennengelernt? Eichmann lernte ich ungefähr 4 Wochen später, als ich den Befehl vom Reichsführer bekommen hatte, kennen. Er kam nach Auschwitz, um mit mir die Durchführung des gegebenen Befehls zu besprechen. Eichmann war, wie mir der Reichsführer noch bei der Unterredung sagte, von ihm beauftragt, die Durchführung dieses Befehls mit mir zu besprechen. Und alle weitere Weisungen bekäme ich von ihm, von Eichmann. Beschreiben Sie ganz kurz, ob es richtig ist, dass die Lage von Auschwitz vollkommen isoliert war und welche Vorkehrungen getroffen worden sind, um die Durchführung der Ihnen übertragenen Aufgabe so geheim wie möglich zu halten. Das Lager Auschwitz als solches lag 3 Kilometer von der Stadt weg. Die Umgebung, ca. 20.000 Morgen, waren von allen Einwohnern, früheren Einwohnern, freigemacht, und das gesamte Gebiet konnte nur von SS-Männern bzw. von Zivilangestellten mit besonderen Ausweisen betreten werden. Das eigentliche Lager Birkenau, wo später das Vernichtungslager gebaut wurde, lag nochmal 2 Kilometer von dem Lager Auschwitz entfernt. die Anlagen selbst waren die provisorischen Anlagen, die zuerst benutzt wurden, lagen in Wald eingebettet und waren auch von weit her nirgends einzusehen. Dieses Gebiet war zudem noch als Sperrgebiet erklärt worden und durfte auch von SS-Angehörigen, die nicht einen Sonderausweis hatten, nicht betreten werden. Somit war nach menschlichem Ermessen niemand in der Lage, außer den erwähnten Personen, dieses Gebiet zu betreten. Und dann kamen die Eisenbahntransporte an. In welchen Zeiträumen kamen diese Transporte an und wie viele Menschen befanden sich jeweils etwa in einem solchen Transport? In den ganzen Zeiträumen bis 1944 waren jeweils gewisse Aktionen in den einzelnen Ländern, sodass von einer fortlaufenden Reihenfolge der Einlieferung nicht gesprochen werden kann. Es handelte sich jeweils um 4 bis 6 Wochen. In diesen 4 bis 6 Wochen kamen täglich 2 bis 3 Züge mit je ca. 2000 Personen an. Diese Züge wurden zuerst auf einem Abstellgleis des Geländes Birkenau gefahren. Die Lokomotive, die die Züge brachte, fuhr wieder zurück. Die Bewachungsmannschaften, die die Transporte begleiteten, mussten sofort das Gebiet verlassen und die eingelieferten Personen wurden durch Wachen des Lagers übernommen. Sie wurden dort durch 2 SS-Ärzte geprüft auf Arbeitsfähigkeit. Die arbeitsfähigen Häftlinge marschierten sofort nach Auschwitz bzw. nach den Lagern Birkenau. Und die nicht arbeitsfähigen wurden zuerst nach diesen provisorischen Anlagen, später dann in die neu erbauten Krematorien gebracht. Bei meinem Verhör, das ich mit Ihnen unlängst anstellte, erklärten Sie mir, es seien etwa 60 Mann dazu bestimmt gewesen, die Transporte aufzunehmen. Und auch diese 60 Mann seien zur Geheimhaltung im Rahmen der allgemeinen, vorhin beschriebenen Geheimhaltung verpflichtet worden. Halten Sie dies heute noch aufrecht? Jawohl. Bei diesen 60 Mann handelte es sich um eine ständige Bereitschaft, die nicht arbeitsfähigen Häftlinge nach diesen provisorischen bzw. später nach den anderen Anlagen brachten. Diese Bereitschaft dazu, ca. 10 Unterführer und Führer und Ärzte und Sanitätspersonal waren wiederholt schriftlich und auch mündlich auf die strengste Geheimhaltung über diese gesamten Vorgänge verpflichtet worden. konnte ein unbeteiligter Außenstehender, der die Transporte ankommen sah, bestimmte Anhaltspunkte dafür gewinnen, dass die ankommenden Transporte vernichtet werden sollten oder ist diese Möglichkeit deshalb so gering gewesen, weil in Auschwitz ein außergewöhnlich großer Verkehr an einlaufenden Transporten, Materialien und so weiter war? Jawohl. Ein Beobachter, der nicht ausschließlich zu diesem Zweck Aufzeichnungen machte, konnte darüber keinen Überblick gewinnen. Denn erstens kamen nicht nur Transporte, die zur Vernichtung bestimmt waren, an, sondern es kamen ja auch laufend Transporte von Neuzugängen, von Häftlingen an, die im Lager gebraucht wurden. Weiter verließen ebenfalls wieder Transporte in genügender Anzahl mit arbeitsfähigen oder ausgetauschten Häftlingen das Lager. Die Züge selbst waren geschlossen, das heißt, die Türen an den Güterwagen waren geschlossen, sodass Außenstehende sich keinen Einblick über die transportierten Menschen verschaffen konnten. Weiter wurden täglich bis zu 100 Waggons an Materialien, Lebensmittel und Ähnlichem in das Lager transportiert, beziehungsweise verließen die Werkstätten des Lagers, in denen Kriegsmaterial geschaffen wurde, laufend das Lager. Und nach Ankunft der Transporte mussten die Opfer alles, was sie hatten, ablegen, die Kleider niederlegen, sich völlig ausziehen, ihre Wertsachen abgeben. Ist das richtig? Jawohl. Und gingen dann sofort in den Tod? Jawohl. Ich frage Sie nach Ihrer Erfahrung, ob diese Menschen wussten, was ihnen bevorstand. Zum größten Teil nicht, denn es waren Vorkehrungen getroffen, die sie darüber im Zweifel ließen und bei ihnen nicht den Verdacht erregen konnten, dass sie in den Tod gehen sollten. So waren überall an den Türen und an den Wänden Schriften angebracht, die darauf hinwiesen, dass dies eine Entlausung bzw. eine Badevorkehrung sei. Dies wurde in mehreren Sprachen den Häftlingen durch Häftlinge, die früheren Transporten angehörten und bei der ganzen Aktion als Hilfsmannschaften gebraucht wurden, verkündet. Und der Tod durch Vergasung trat dann ein in einem Zeitraum von 3 bis 15 Minuten, sagten Sie mir unlängst. Jawohl. Ist das richtig? Jawohl. Sie sagten mir weiter, dass schon vor diesem endgültigen Eintritt des Todes eine Betäubung der Opfer früher eingetreten sei. Jawohl. So wie ich durch eigene Beobachtung beziehungsweise durch die Ärzte erfahren hatte, war je nach Temperatur und Zahl der in den Räumen vorhandenen Personen die Dauer Eintritts der Betäubung bzw. des Todes sehr verschieden. Die Betäubung fand in wenigen Sekunden bzw. Minuten statt. Haben Sie selbst jemals angesichts Ihrer eigenen Familie und Kinder Mitleid mit den Opfern gehabt? Jawohl. Und weshalb haben Sie dennoch diese Aktion durchführen können? Bei all diesen Zweifeln, die mir kamen, war immer wieder einzig ausschlaggebend und immer wie ich mich wieder zurückwerfend der Befehl, der unbedingte Befehl und die dazugehörige Begründung des Reichsführers Himmler. Ich frage Sie, ob Himmler das Lager besichtigt hat und sich auch selbst überzeugt hat von den Vorgängen der Vernichtung. Jawohl. 1942 besuchte Himmler das Lager und hat sich einen Vorgang vom Anfang bis zu Ende genau angesehen. Gilt das Gleiche für Eichmann? Eichmann war wiederholt in Auschwitz und kannte die Vorgänge genau. Hat jemals der Angeklagte Kaltenbrunner das Lager besichtigt? Nein. Haben Sie jemals bezüglich dieser Aufgabe mit Kaltenbrunner gesprochen? Nein, nie. Ich war nur ein einziges Mal rum für Kaltenbrunner zusammen. Wann war das? Das war ein Tag nach seinem Geburtstag im Jahre 1944. Welche Stellung hatten Sie im Jahre 1944? Im Jahr 1944 war ich Amtschef D1 im Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt in Berlin. Meine Dienststelle war die frühere Inspektion der Konzentrationslager in Oranienburg. Und welches war der Gegenstand dieser Besprechung, von der Sie eben reden? Es handelte sich um einen Bericht des Lagers Mauthausen über sogenannte namenlose Häftlinge und deren Einsatz in der Rüstungsindustrie. Obergruppenführer Kaltenbrunner sollte darüber eine Entscheidung fällen. Aus diesem Grunde kam ich mit dem Bericht des Kommandanten Mauthausen zu ihm. Er fällte aber keine Entscheidung, sondern verwies mich auf später. Bezüglich der Lage, der örtlichen Lage von Mauthausen, wollen Sie zur Klarstellung noch erklären, in welchem Bezirk Mauthausen liegt? Mauthausen? Ist das Oberschlesien oder Generalgouvernement? Mauthausen? Ja, Auschwitz. Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Ich meine Auschwitz. Auschwitz liegt im ehemaligen Polen. Später wurde es nach 1939 wurde es der Provinz Oberschlesien einverleibt. Ist es richtig, wenn ich annehme, dass die Verwaltung, Verpflegung und so weiter der Konzentrationslager ausschließlich dem Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt unterstand? Jawohl. Einem Amt, das völlig getrennt ist von dem Reichssicherheitshauptamt. So richtig. Und Sie waren dann von 1943 bis Ende des Krieges einer der Chefs der Inspektion im Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt. So ist es. Wollen Sie damit sagen, dass Sie über alle Vorgänge der Konzentrationslager nach Art der Behandlung und den Methoden besonders gut orientiert sind? Jawohl. frage Sie deshalb zunächst, ob Sie Erfahrungen haben bezüglich der Behandlung der Häftlinge, ob bestimmte Methoden Ihnen zur Kenntnis gekommen sind, wonach die Häftlinge gequält, grausam behandelt worden sind. Sie wollen Ihre Aussage gliedern in die Zeit bis zum Jahre 1939 und in die Zeit nach 1939. Bis zum Kriegsbeginn 1939 war die Lage in den Lagern, was Verpflegung, Unterbringung und Behandlung der Häftlinge betraf, wie in jedem anderen Gefängnis oder einer Strafanstalt des Reiches auch. Die Häftlinge wurden zwar streng behandelt, aber an eine methodische Verprügelung oder schlechte Behandlung war nicht zu denken. Der Reichsführer hat wiederholt Befehle herausgegeben, dass jeder SS-Mann, der sich an einem Häftling vergreift, bestraft würde. Und es sind auch verschiedentlich SS-Männer, die sich an Häftlingen vergingen, bestraft worden. Die Verpflegung und Unterkunft war zu diesem Zeitpunkt völlig den anderen Häftlingen der Justizverwaltung gleichgestellt. Die Unterbringung in den Lagern waren in den Jahren auch noch normal, denn es gab zu der Zeit noch nicht diese Massenzuströmung, wie dann während des Krieges und bei Ausbruch des Krieges. Als der Krieg begann und Masseneinlieferungen politischer Häftlinge und später in besetzten Gebieten von Häftlingen der Widerstandsbewegung einsetzte, kamen die Baulichkeiten, die Erweiterungen der Lager nicht mehr mit der Zahl der eingelieferten Häftlinge mit. In den ersten Jahren des Krieges war dies immer noch zu überbrücken durch improvisierte Maßnahmen. Später aber war dies kriegsbedingt nicht mehr möglich, da fast keinerlei Baumaterialien mehr zur Verfügung standen. Des Weiteren, dass immer wieder und sehr einschneidend die Lebensmittelrationen für die Häftlinge von den Landeswirtschaftsämtern erheblich gekürzt wurden. So trat dann der Zustand ein, dass immer mehr Häftlinge in den Lagern nicht mehr widerstandsfähig genug waren, den nun allmählich entstehenden Seuchen Widerstand zu bieten. Der Hauptgrund, weswegen die Häftlinge später am Ende des Krieges so schlecht instand waren, so viele Tausende krank und abgemagert in den Lagern vorgefunden wurden, liegt darin, dass der Reichsführer bei jeder Gelegenheit und immer wieder sein Ziel vor Augen führte und auch durch den Chef des Wirtschafts- und Verwaltungshauptamts, Obergruppenführer Pohl, den einzelnen Lagerkommandanten und Verwaltungsführern bei sogenannten Kommandantensitzungen auch erklärte, so war dies dass jeder Häftling unbedingt bis zum Äußersten seiner Kräfte in den Rüstungsbetrieb eingeschaltet werden musste. Jeder Kommandant hatte alles daran zu setzen, dass dies ermöglicht wurde. Es war nicht so, dass man darauf ausging, möglichst viel Tote zu haben oder Häftlinge zu vernichten, sondern dem Reichsführer kam es immer wieder darauf an, möglichst jede Hand für die Rüstung einsetzen zu können. Nun besteht darüber kein Zweifel, dass je länger der Krieg dauerte, die Zahl der misshandelten und auch gequälten Häftlinge zunahm. Ist Ihnen hierüber nicht einmal bei Ihren Inspektionen der Konzentrationsläger an Beschwerden und dergleichen etwas bekannt geworden? Oder halten Sie die geschilderten Zustände mehr oder weniger für erhebliche Exzesse? Diese sogenannten Misshandlungen und Quälereien in den Konzentrationslagern, die überall im Volk und später nachher durch die Besatzung, durch die Häftlinge, die von der Besatzung befreit wurden, verbreitet wurden, war nicht die angenommene Methode, sondern es waren Ausschreitungen einzelner Führer, Unterführer und Männer, die sich an Häftlingen vergriffen. Kam so etwas niemals zur Kenntnis? Wenn irgendein Vorgang zur Kenntnis kam, irgendeine Art und Weise, so wurde der Betreffende natürlich sofort von seinem Posten enthoben bzw. an irgendeine andere Stelle versetzt, sodass er, wenn er nicht bestraft wurde, wenn nicht Beweismaterial dafür da vorlag, dass er bestraft werden konnte, so wurde er eben an eine andere Stelle von Häftlingen weggenommen. Worauf führen Sie denn die besonders schlechten und unwürdigen Zustände zurück, die von den einrückenden alliierten Truppen festgestellt wurden und teilweise in Filmen festgehalten worden sind? Die katastrophale Lage zu Ende des Krieges war dadurch hervorgerufen worden, dass durch die Zerstörung des Bahnnetzes, durch die dauernden Bombardierungen der Werke eine ordnungsgemäße Versorgung dieser Massen, man denke an Auschwitz mit 140.000 Häftlingen, nicht mehr gewährleistet war. Wenn auch improvisierte Maßnahmen, Lastwagenkolonnen, ähnliche Dinge, von den Kommandanten alles versucht wurde, dieses zu bessern, war nicht mehr möglich. Die Zahl der Kranken war ins Uferlose gestiegen. Es gab nur noch wenige Medikamente. Die Seuchen grassierten. Die arbeitsfähigen Häftlinge wurden immer wieder gebraucht. Es mussten sogar auf Befehl des Reichsführers Halbkranke noch an irgendwelchen Stellen der Industrie, wo sie noch arbeiten konnten, verwendet werden, sodass auch dadurch alles an Raum in den Konzentrationslagern, was überhaupt als Unterbringungsraum zur Verfügung stand, durch kranke und sterbende Häftlinge überbelegt. Ich fordere Sie auf, sich die hinter Ihnen angebrachte Karte anzusehen. Die roten Punkte bedeuten Konzentrationslager. Ich frage Sie zunächst, wie viel Konzentrationslager im eigentlichen Sinne es am Ende des Krieges gab. Es gab zu Ende des Krieges noch 13 Konzentrationslager. Alle anderen hier aufgezeichneten Punkte bedeuten sogenannte Arbeitslager bei den dort vorhandenen Rüstungsbetrieben. Die Konzentrationslager, die 13 bestehenden, wie ich schon sagte, waren der Sammelpunkt und der Mittelpunkt von irgendeinem Bezirk. So in Bayern das Lager Dachau, in Österreich das Lager Mauthausen. Und die ganzen Arbeitslager in diesem Gebiet unterstanden dem Konzentrationslager. Dieses Lager hatte nun diese Außenlager zu versorgen. Das heißt, Arbeitskräfte zuzuführen, die kranken Häftlinge auszutauschen und mit Kleidung zu versehen. Ebenso wurden die Wachen von dem betreffenden Konzentrationslager gestellt. Die Verpflegung war gegen Ende, also schon 1944 ab, fast ausschließlich Sache der einzelnen Rüstungsbetriebe, um die Häftlinge in Genuss der Industrie, der Kriegszulagen an Verpflegung zu bringen. Können Sie sich setzen. Was ist Ihnen über sogenannte medizinische Versuche an lebenden Häftlingen bekannt geworden? Medizinische Versuche wurden in verschiedenen Lagern durchgeführt. So in Auschwitz die Sterilisationsversuche von Professor Glauberg und Dr. Schumann dann weiter Versuche an Zwillingen von dem SS-Arzt Dr. Mengele. Ist Ihnen der Arzt Dr. Rasche bekannt? In Dachau war der Luftwaffenarzt Dr. Rasche, der Versuche an zu Tode verurteilte Häftlinge machte, über Widerstand des menschlichen Körpers in Luftdruckkammern und Kältebehandlung. Haben Sie selbst Erfahrung darüber, ob derartige Versuche innerhalb des Lagers im größeren Kreise bekannt geworden sind? Solche Versuche liefen, wie alle anderen Dinge, natürlich unter geheimer Reichssache. Es war aber sicher nicht zu vermeiden, dass Versuche, die in einem großen Lager durchgeführt wurden und die Häftlinge das irgendwie ja sehen mussten, bekannt wurde. Wie weit diese Versuche in die Außenwelt gelangten, ist mir unbekannt. Sie erklärten mir, dass auch Exekutionsbefehle im Lager Auschwitz eingetroffen seien. Dass diese Befehle bis zum Kriege selten waren, später dann häufiger wurden. Stimmt das zunächst? Jawohl. Bis zum Beginn des Krieges waren Exekutionen fast überhaupt nicht durchgeführt worden. Nur in ganz krassen Fällen. Ich erinnere mich an einen Fall in Buchenwald, als ein SS-Mann von Häftlingen überfallen, erschlagen worden war, die Häftlinge nachher aufgehängt wurden. Aber während des Krieges, das werden Sie zugeben, wuchs die Zahl der Exekutionen nicht unerheblich. Mit Beginn des Krieges fing das schon an. War die Grundlage dieser Exekutionsbefehle in vielen Fällen ein gerichtliches Urteil der deutschen Gerichte? Nein. Bei den in den Lagern durchgeführten Exekutionen handelte es sich um Anordnungen des Reichssicherheitshauptamtes. Mit welcher Unterschrift versehen gelangten diese Exekutionsbefehle in Ihre Hände? Ist es richtig, dass gelegentlich Exekutionsbefehle einliefen mit der Unterschrift Kaltenbrunner, dass es sich hierbei aber nicht um einen Originalbefehl, sondern um ein Fernschreiben, also mit Maschinenunterschrift handelte? Das ist so richtig. Original-Exekutionsbefehle kamen nie nach den Lagern. Diese Befehle kamen entweder im Original zur Inspektion der Konzentrationslager und wurden dann durch Fernschreiben an die betreffenden Lager weitergegeben oder in dringendsten Fällen direkt vom Reichssicherheitshauptamt an die betreffenden Lager und die Inspektion wurde nur benachrichtigt, sodass die Unterschriften in den Lagern überall nur im Fernschreiben waren. Um die Unterschriften nochmals festzustellen, wollen Sie dem Gericht sagen, ob die weitaus überwiegende Mehrzahl aller Exekutionsbefehle schon in früheren Jahren bis zum Ende des Krieges entweder die Unterschrift Himmlers oder die Unterschrift Müllers trugen? Es kamen nur ganz wenige Fernschreiben, die ich je gesehen habe, vom Reichsführer und noch weniger von dem Angeklagten Kaltenbrunner. Die meisten, oder ich kann hier was sagen, fast alle waren unterschrieben, gezeichnet Müller. Ist das der Müller, von dem Sie vorhin berichteten, wiederholt mit ihm in derartigen Angelegenheiten gesprochen zu haben? Gruppenführer Müller war der Chef des Amtes 4 im Reichssicherheitshauptamt, der mit allen Dingen, die mit Lagern, zusammen mit den Konzentrationslagern zusammenhingen, mit der Inspektion zu verhandeln hatte. Würden Sie sagen, dass Sie deshalb den Gestapo-Chef Müller besuchten, weil Sie aufgrund Ihrer Erfahrung der Auffassung waren, dass dieser Mann aufgrund seiner jahrelangen Tätigkeit fast selbstständig handelte? Das ist so richtig. Ich habe mit Gruppenführer Müller über alle Dinge in Konzentrationslagern zu behandeln gehabt. Und er war in all diesen Dingen unterrichtet und hat auch meist sofort seine Entscheidung gefällt. Um es noch einmal klarzustellen, haben Sie in diesen Dingen jemals mit dem Angeklagten Kaltenbrunner verhandelt? Nein. Ist Ihnen bekannt geworden, dass gegen Ende des Krieges Konzentrationslager geräumt worden? Und wenn ja, wer hat diese Befehle erteilt? Dazu ist Folgendes zu sagen. Ursprünglich bestand der Befehl des Reichsführers, das Lager im Falle der Annäherung, im Falle Feindannäherung oder im Fall, es irgendwie aus der Luft angegriffen würde, dem Feind überlassen zu sein. Später, auf den Fall Buchenwald hin, der dem Führer vorgetragen worden war, wurde der, die bei Beginn des Jahres 1945, als verschiedene Lager in den Bereich der Feindeinwirkung kamen, wurde dieser Befehl umgestoßen. Der Reichsführer beauftragte die höheren SS- und Polizeiführer, die im Ernstfall für die Sicherheit der Lager zuständig waren, zu entscheiden, ob eine Räumung oder eine Überlassung in Frage käme. Auschwitz und Großrosen wurden geräumt. Buchenwald sollte ebenfalls geräumt werden. Dann kam der Befehl des Reichsführers, dass grundsätzlich keine Lager mehr zu räumen waren. Es sind nur die prominenten Häftlinge und Häftlinge, die auf keinen Fall den Alliierten in die Hände fallen durften, vorher in andere Lager abzutransportieren. Dies geschah auch im Fall Buchenwald. Nachdem Buchenwald besetzt war, wurde dem Führer Bericht erstattet, dass Häftlinge sich bewaffnet hätten und in der Stadt Weimar Plünderungen durchgeführt hätten. Daraufhin kam der strikteste Befehl des Führers an Himmler, in Zukunft dürfe kein Lager mehr dem Feind überlassen werden. Es dürfte kein marschfähiger Häftling in irgendeinem Lager mehr zurückbleiben. Das war kurz vor Beendigung des Krieges, kurz vor dem die Nord- und Süddeutschland voneinander getrennt wurden. Es handelt sich um die Lager des, um das Lager Sachsenhausen. Der Gestapo-Chef, Gruppenführer Müller, rief mich abends an. Der Reichsführer hätte befohlen, dass sofort das Lager Sachsenhausen zu räumen wäre. Ich machte den Gruppenführer Müller darauf aufmerksam, was das bedeuten würde. Sachsenhausen könne sich auf kein anderes Lager mehr zurückziehen. Es sei denn, auf die nur wenig aufnahmefähigen Rüstungsbetriebe, also Arbeitslager in Rüstungsbetrieben. Die meisten Häftlinge müssten in Wäldern irgendwo untergebracht werden. Das würde Tausende und Abertausende von Toten und vor allen Dingen eine Unmöglichkeit darstellen, diese Menschenmassen zu verpflegen. Er sagte mir zu, dass er dies nochmal dem Reichsführer vortragen wolle. Er rief mich nach etlichen Stunden wieder an. Der Reichsführer hätte das abgelehnt und verlange von dem Kommandanten, dass sein Befehl sofort durchgeführt würde. Von diesem Zeitpunkt an wurde auch nachher Ravensbrück, sollte auch Ravensbrück in diesem Sinne geräumt werden, konnte aber nicht mehr durchgeführt werden. Inwieweit die Lager in Süddeutschland geräumt wurden oder nicht, entzieht sich meiner Kenntnis, da wir die Inspektion keinerlei Verbindung mehr mit Süddeutschland hatten. Es ist hier behauptet worden, und das ist meine letzte Frage, der Angeklagte Kaltenbrunner habe den Befehl erteilt, Dachau und zwei weitere Nebenlager durch Bomben bzw. Gift zu zerstören. Ich frage Sie, haben Sie hierüber etwas gehört? Wenn nicht, halten Sie einen solchen Befehl für möglich? Ich habe nie über so etwas gehört. Ich weiß auch nichts von einem Räumungsbefehl, wie ich schon erwähnte, von Süddeutschland. Und außerdem halte ich es für ausgeschlossen, ein Lager in dieser Form irgendwie vernichten zu können. Ich habe keine weiteren Fragen. Do any of the defendant's counsel want to ask any questions? Dr. Merkel für die Geheime Staatspolizei. Herr Zeuge, war die Staatspolizei als Reichsbehörde mit der Vernichtung der Juden in Auschwitz in irgendeiner Form beteiligt? Ja, insofern, dass ich meine gesamten Befehle von dem Amphir bzw. von dem Obersturmbannführer Eichmann über die Durchführung der Aktion bekam. War die Verwaltung der Konzentrationslager dem Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt unterstanden? Jawohl. Sie sagten bereits, dass Sie damit nichts mit dem Reichssicherheitshauptamt zu tun hatten. Nein. Ich bitte das auch noch zu unterstreichen, dass also die Staatspolizei an sich mit der Verwaltung der Lager, mit der Unterbringung, Verpflegung und Behandlung der Häftlinge insofern nichts zu tun hatte, sondern dass das ausschließlich Sache des Wirtschafts- und Verwaltungshauptamtes war. Das ist so richtig. Wie erklären Sie sich dann, dass Sie trotzdem mit Müller verschiedene Fragen, die die Konzentrationslager betroffen hat, besprochen haben? Das Reichssicherheitshauptamt bzw. das Amt 4 Exekutive hatte alle Einweisungen der Häftlinge. Ihre weitere Einteilung in die einzelnen Lagerstufen 1, 2, 3, weiter die Bestrafung, die von Seiten des Reichssicherheitshauptamts durchzuführen war, weiter Exekutionen, des Weiteren Unterbringung Sonderhäftlinge und all die sich hieraus ergebenden Fragen kamen durch das Reichssicherheitshauptamt bzw. das Amt 4. Wann wurde dieses Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt geschaffen? Das Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt besteht seit 1933 unter verschiedenen Bezeichnungen. Die Inspektion der Konzentrationslager wurde aber erst im Jahre 1941 dem Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt unterstellt. Diese Konzentrationslager unterstanden also von Anfang an lediglich diesem Verwaltungs- und Wirtschaftsamt, das heißt also der SS und nicht der Staatspolizei. Jawohl. Sie erwähnten vorhin den Namen Dr. Rascher. Kennen Sie persönlich diesen Arzt? Jawohl. Wissen Sie, dass Dr. Rascher vor Beginn seiner Tätigkeit in Dachau in die SS übernommen wurde? Davon habe ich keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er später, ich habe ihn noch gesehen in der Uniform eines Luftwaffenarztes, später soll er dann in die SS übernommen worden sein. Ich habe aber nie nicht mehr gesehen. Ich habe keine Frage mehr, danke. Rechtsanwalt Babel für die SS. Herr Zeuge. Yes, without reading them, it's merely statistical information with respect to the number of Waffen SS guards used at the concentration camps. Handed to you. Jawohl. And you are familiar with the contents of the others? Jawohl. And do you testify that those figures are true and correct? Jawohl. Very good. Those will become exhibit numbers 810 USA. Witness, from time to time, did any high Nazi officials or functionaries visit the camp at Mauthausen or Dachau while you were there? Jawohl. Will you state the names of such persons to the tribunal, please? Ich kann mich noch entsinnen. Auf 1935, als sämtliche Gauleiter in Dachau unter Führung von Reichsführer Himmler besichtigt haben. Über die Einzelnen kann ich mich da nicht mehr entsinnen. Do you recall any of the ministers having visited either of those camps while you were there? Ist jetzt gemeint diese Besichtigung 1935? At any time while you were at either of those concentration camps? Jawohl. 1938, Herr Minister Frick in Sachsenhausen. Mit Regierungspräsidenten. Und do you recall any other ministers who were there at any time? In Sachsenhausen nicht, aber in Auschwitz. Der Justizminister und who was he? Tirak. And who else? Do you recall any others? Jawohl, ich komme jetzt nicht, ich kann jetzt den Namen nicht sagen. Ich weiß, aber. Well, who? Ich habe das schon angegeben im Protokoll, aber mir ist der Name jetzt entfallen. All right. You have testified that many of the execution orders were signed by Mueller. Is that correct? Jawohl. Is it not a fact that all of those execution orders which you testify were signed by... Verzeihen, Herr Präsident, es werden hier Urkunden vorgelegt. Der Zeuge über den Inhalt dieser Urkunden befragt. Die Verteidigung ist nicht in der Lage, der Verhandlung zu folgen, weil wir nicht wissen, was in diesen Urkunden drinnen steht. Ich bitte zu veranlassen, dass wir auch von diesen Urkunden Kenntnis bekommen. Haven't copies of these documents been handed to the defense? Yes, I so understood. We have copies here. Well, you got some more. Yes, we have one copy there, but we have others, however many they want. Five German copies have been distributed. Where are they? To whom? Well, the matter can be looked into. Witness, I was asking you about these execution orders which you testify were signed by Mueller. Do you understand? Is it not a fact that all of these execution orders which you testify were signed by Mueller were always signed by order of or as representative of the chief of the RSHA, Kaltenbrunner? Ja, es stand drunter, bei den Exemplaren, die ich im Original in der Hand hatte, nachdem ich in Oranienburg tätig war, stand darunter mit dem Briefkopf Reichssicherheitshauptamt I.V. Müller. In Vertretung. In other words, Mueller was merely signing as the representative of the chief of the RSHA, Kaltenbrunner. Is that not correct? So muss ich das annehmen. And of course you know that Mueller was a subordinate of the chief of the RSHA, Kaltenbrunner. Jawohl. Now, witness, you made an affidavit, did you not, at the request of the prosecution? Jawohl. I ask that the witness be shown Exhibit 3868PS, which will become U.S. Exhibit. You signed that affidavit voluntarily, witness? Jawohl. And the affidavit is true in all respects? Jawohl. This, if the tribunal please, we have in four languages. Some of the matters covered in this affidavit you have already told us about in part, so I will omit some parts of the affidavit. If you will follow along with me as I read, please. Do you have a copy of the affidavit before you? Come on. I'll omit the first paragraph and start with paragraph two. I have been constantly associated with the administration of concentration camps since 1934, serving at Dachau until 1938, then as adjutant in Sachsenhausen from 38 to May 1, 1940, when I was appointed commandant of Auschwitz. I commanded Auschwitz until 1 December 43 and estimate that at least 2,500,000 victims were executed and exterminated there by gassing and burning, and at least another 500,000 succumbed to starvation and disease, making a total dead of about 3 million. This figure represents about 70% or 80% of all persons sent to Auschwitz as prisoners. The remainder having been selected and used for slave labor in the concentration camp industry. Included among the executed and burnt were approximately 20,000 Russian prisoners of war, previously screened out of prisoner of war cages by the Gestapo, who were delivered at Auschwitz in Wehrmacht transport operated by regular Wehrmacht officers and men. The remainder of the total number of victims included about 100,000 German Jews and great numbers of citizens, mostly Jewish, from Holland, France, Belgium, Poland, Hungary, Czechoslovakia, Greece, or other countries. We executed about 400,000 Hungarian Jews alone at Auschwitz in the summer of 1944. That is all true, witness? Yep. Jawohl. Now, I'll omit the first few lines of paragraph 3 and start in the middle of paragraph 3. Prior to establishment of the RSHA, secret state police office Gestapo and the Reich Office of Criminal Police were responsible for arrests, commitments to concentration camps, punishments, and executions therein. After organization of the RSHA, all of these functions were carried on as before, but pursuant to orders signed by Heydrich as chief of the RSHA. While Kaltenbrunner was chief of RSHA, orders for protective custody, commitment, punishment, and individual execution were signed by Kaltenbrunner or by Mueller, chief of the Gestapo, as Kaltenbrunner's deputy. Colonel Lehman. Yes. Just for the sake of accuracy, at the last word in paragraph 2, or the last date rather, is that 1943 or 44? 44, I believe. Is it that date correct, witness, at the close of paragraph 2, namely that the 400,000 Hungarian Jews alone at Auschwitz in the summer of 1944 were executed? That 44, or is that 44 or 43? 1944. Zum Teil geht die Zahl aber auch auf 43 zurück. Nur zum Teil. Die Zahl genau kann ich nicht angeben. Das Ende war 1944 im Herbst. Mass executions by gassing commenced during the summer of 41 and continued until fall 44. I personally supervised executions at Auschwitz until the 1st of December 43 and know by reason of my continued duties in the Inspectorate of Concentration Camps, WVHA, that these mass executions continued as stated above. All mass executions by gassing took place under the direct order, supervision, and responsibility of RSHA. I received all orders for carrying out these mass executions directly from RSHA. Are those statements true and correct, witness? Jawohl. Five. On 1 December 43, I became chief of AMP 1 in AMP Group D of the WVHA, and in that office was responsible for coordinating all matters arising between RSHA and concentration camps under the administration of WVHA. I held this position until the end of the war. Pohl, as chief of WVHA, and Kallenbrunner, as chief of RSHA, often conferred personally and frequently communicated orally and in writing concerning concentration camps. Now, you've already told us about the lengthy report. You have already told us about the lengthy report which you took to Kaltenbrunner in Berlin. So I will omit the remainder of paragraph 5-6. The, quote, final solution, quote, posed of the Jewish question meant the complete extermination of all Jews in Europe. I was ordered to establish extermination facilities at Auschwitz in June of 41. At that time, there were already in the general government three other extermination camps, Belzec, Treblinka, and Wolzec. These camps were under the Einstock Commando of the Security Police and SD. I visited Treblinka to find out how they carried out their extermination. The camp commandant at Treblinka told me that he had liquidated 80,000 in the course of 1.5 years. He was principally concerned with liquidating all the Jews from the Warsaw ghetto. He used monoxide gas, and I did not think that his methods were very efficient. So when I set up the extermination building at Auschwitz, I used Cyclone B, which was a crystallized prussic acid which we dropped into the death chamber from a small opening. It took from 3 to 15 minutes to kill the people in the death chamber, depending upon climatic conditions. We knew when the people were dead because their screaming stopped. We usually waited 1.5 hour before we opened the doors and removed the body. After the bodies were removed, our special commandos took off the rings and extracted the gold from the teeth of the corpses. Is that all true and correct, witness? It was. Incidentally, what was done with the gold which was taken from the teeth of the corpses? Do you know? Jawohl. Will you tell the tribunal? Das Gold wurde eingeschmolzen und in Berlin dem Sanitätshauptamt der SS zugeführt. Another improvement we made over at Treblinka was that we built our gas chambers to accommodate 2,000 people at one time, whereas at Treblinka, their 10 gas chambers only accommodated 200 people each. The way we selected our victims was as follows. We had two SS doctors on duty at Auschwitz to examine the incoming transports of prisoners. The prisoners would be marched by one of the doctors, who would make spot decisions as they walked by. Those who were fit for work were sent into the camp. Others were sent immediately to the extermination plant. Children of tender years were invariably exterminated, since by reason of their youth, they were unable to work. Still another improvement we made over Treblinka was that at Treblinka, the victims almost always knew that they were to be exterminated. And at Auschwitz, we endeavored to fool the victims into thinking that they were to go through a delousing process. Of course, frequently, they realized our true intentions, and we sometimes had riots and difficulties due to that fact. Very frequently, women would hide their children under the clothes, but of course, when we found them, we would send the children in to be exterminated. We were required to carry out these exterminations in secrecy, but of course the foul and nauseating stench from the continuous burning of bodies permeated the entire area, and all of the people living in the surrounding communities knew that exterminations were going on at Auschwitz. Is that all true and correct, witness? It was. Now, I will omit paragraphs 8 and 9, which have to do with the medical experiments as to which you've already testified. 10. Mr. Rudolf Meilner was the chief of the Gestapo at Katowice from approximately March 41 until September 43. As such, he frequently sent prisoners to Auschwitz for incarceration or execution. He visited Auschwitz on several occasions. The Gestapo court, the SS Stahlgericht, which tried persons accused of various crimes, such as escaping prisoners of war and so forth, frequently met within Auschwitz, and Meilner often attended the trial of such persons, who usually were executed in Auschwitz following their sentence. I showed Meilner throughout the extermination plant at Auschwitz, and he was directly interested in it, since he had to send the Jews from his territory for execution at Auschwitz. I understand English as it is written above. The above statements are true. This declaration is made by me voluntarily and without compulsion after reading over the statement. I have signed and executed the same at Nuremberg, Germany, on the 5th day of April, 1946. Now I ask you, witness, is everything which I have read to you true, to your own knowledge? It was. That concludes my cross-examination, except for one exhibit that our British allies would like to have in, which is a summary sheet of the exhibits which I introduced at the commencement of the cross-examination. That will be exhibit US 810. It is a summary of the earlier exhibits that I put in with respect to the Waffen-SS at the commencement of my cross-examination. Mm-hmm. 819, I'm told it should be, U.S. exhibit. Now, I understand, Your Lordship, that both the Soviet and the French delegations have one or two questions which they consider peculiar to their country, which they would like to put to this witness. General Rudenko, you will remember You will remember that the tribunal were assured by counsel for the prosecution that so far as witnesses were concerned, with the exception of one or two particular defendants, the prosecution would have only one cross-examination. And now, since that assurance was given, we've already had, this is the second instance when the prosecution have desired to have more than one cross-examination. Это правильно, господин председатель, что обвинение сделало такое сообщение трибуналу в свое время. Но обвинение оговорило свое право в тех случаях, когда это будет необходимо, поскольку здесь обвинители представляют четыре страны, и в необходимых случаях каждый из обвинителей вправе поставить вопросы подсудимому либо свидетелю по интересующим нас вопросам. Could you indicate the nature of the questions which the Soviet prosecution desire to put? I mean the subjects upon which they are? Not I mean the exact questions, but the subjects. Я понимаю, сейчас полковник Покровский, который намерен поставить этот вопрос, доложит трибуналу. Могу доложить, господин председатель, что нас интересует некоторое количество вопросов, касающихся специально уничтожения советских граждан, миллионов советских граждан, и некоторых подробностей, связанных с этим уничтожением. NDR Retro.